Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und oberster Befehlshaber der Koreanischen Volksarmee, ließ sich zusammen mit den Teilnehmern des 8. Kongresses des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas zum Andenken fotografieren. Cha Ryong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Südka der Partei der Arbeit Koreas, und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK und die führenden Kader des Südka der Partei der Arbeit Koreas und des Zentralvorstandes des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas nahmen daran teil. Kim Jong-un gratulierte den Teilnehmern herzlich dazu, sich für die Durchsetzung der Idee von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il über den Aufbau der sozialistischen Dörfer und der Agrarwirtschaftspolitik der Partei mit treuer Ergebenheit und patriotischer Gesinnung aufrichtig und aufopferungsvoll eingesetzt zu haben. Dann ließ er sich zusammen mit den Teilnehmern ein Erinnerungsfoto machen. Kim Jong-un äußerte seine Erwartung und Überzeugung davon, dass die Teilnehmer zur Verstärkung und Entwicklung des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft Koreas, zum ewigen Verband von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und der Partei sowie zum endgültigen Sieg der koreanischen sozialistischen Sache aktiv beitragen werden.